Das nächste Stück ist nicht von uns, das ist von den Boxhamsters. Und das heißt, Angst macht keinen Lärm. Krankheit.